Mit Tücher, Bällen und Coins jonglieren, Teller drehen und auf Kugeln balancieren, Einrad fahren, Diabolo spielen, Pantomime und noch so viel, Theaterübungen und Choreografien, hier im Zirkus kommst du zu deinem Ziel, Kunststücke auf dem Drahtseil, die Zirkusluft hier ist so geil. Wir stehen hier in einem großen Zirkuszelt und lassen uns ein auf eine ganz andere Welt. Diese Atmosphäre ist für uns atemberaubend. Was wir hier alles lernen, ist für euch kaum zu glauben. Jeden Sommer ist der Zirkus eine Hauptattraktion. Das Schlafen in den Zirkuswegen ist Tradition. Mit Lagerfeuerfeeling wird das Ganze aufgerundet. Zusammenhalt ist wichtig, weil der uns verbindet. Bewegung des Körpers, Geist und Emotionen. Theaterspielen ist super und wird sich lohnen. Haben geübt und geprobt und wirklich viel erreicht. Doch nicht an jedem Tag vieles leicht. Von Montag bis Freitag haben wir trainiert, unser Talent gefunden, wirklich viel ausprobiert. Wir hoffen, unsere Zirkusgala hat euch gefallen. Auch wenn wir jetzt gehen, bleiben wir trotzdem am Ball, yeah. Mit Tücher, Bällen und Coin jonglieren, Teller drehen und auf Kugeln balancieren, Einrad fahren, Diabolo spielen, Pantomime und noch so viel, Theaterübungen und Choreografien, hier im Zirkus kommst du zu deinem Ziel, Kunststücke auf dem Drahtseil, die Zirkusluft hier ist so geil. Wir hatten Spaß und wir konnten was schaffen, die Zirkuskünste, viel Humor und Lachen, das Zirkuszelt in Rosendorf hat was zu bieten. Unser Eifer hier hat uns angetrieben, etwas zu lernen und das spielerisch, unser Talent zu finden mit vielen Tricks. Alles haben wir probiert, um zu erkennen, was uns gefällt und wovon wir uns nicht mehr trennten. Eine Woche vergeht wirklich viel zu schnell, eine Woche in einem Zelt in einer anderen Welt. Geschlafen haben wir in vielen Wegen und jetzt gehen wir wieder getrennte Wege. Der Kontakt bleibt vorhanden, darauf schwören wir, dass wir Freunde sind, ja das hört man hier. Wir hoffen, unsere Zirkusgala hat euch gefallen. Auch wenn wir es gehen, bleiben wir trotzdem am Ball, yeah. Mit Tücher, Bällen und Coin jonglieren, Teller drehen und auf Kugeln balancieren, Einrad fahren, Diabolo spielen, Pantomime und noch so viel, Theaterübungen und Choreografien, hier im Zirkus kommst du zu deinem Ziel, Kunststücke auf dem Drahtseil, die Zirkusluft hier ist so geil. Mit Tücher, Bällen und Coin jonglieren, Teller drehen und auf Kugeln balancieren, Einrad fahren, Diabolo spielen, Pantomime und noch so viel, Theaterübungen und Choreografien, hier im Zirkus kommst du zu deinem Ziel, Kunststücke auf dem Drahtseil, die Zirkusluft hier ist so geil.